Die Kriterien sind eigentlich völlig klar. Da ist Bayern sehr offen und geht damit sehr freizügig um mit seiner Meinung. Die Staatsregierung sagt ganz klar, es geht um die Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern und aus Albanien, Montenegro und dem Kosovo. Sprich, wir wollen die Leute vom Balkan, die ganzen Nicht-EU-Staaten auf dem Balkan und die zwei Senegal und Ghana, die ebenfalls als sichere Herkunftsländer erklärt sind, die wollen wir haben. Die Flüchtlinge werden aus dem normalen Verfahren aussortiert, weil sie statistisch gesehen kaum Chancen haben und die sollen tatsächlich in Bayern in Sonderlager kommen. Wie hat man sich diese Sonderlager vorzustellen? Na, wenn ich mir die Pläne anschaue und das, was der Freistaat hier verkündet hat, soll es so aussehen, das wird im grenznahen Gebiet zwei solche Lager geben. Gewünscht wäre irgendwie eine größere Kasernenanlage oder ähnliches, sodass man zum einen auch mal feste Gebäude hat für die ganzen Beamten, die da arbeiten sollen, plus Platz für, ich schätze mal, um die 1000, wahrscheinlich sogar noch höher, Zahl von Flüchtlingen, die da untergebracht werden müssen. Da ist auch Seehofer sehr freizügig und meint, er hat auch kein Problem, wenn es Zelte sind. Das kann uns alles blühen. Dieses Lager wird garantiert eingezäunt sein. Das wird garantiert von dem Sicherheitsdienst überwacht. Da kommt man auch nicht einfach rein und raus. Die, die drin sind, dürfen zwar raus, aber von draußen darf niemand rein. Es soll das Bundesamt vor Ort sein. Es soll die Ausländerbehörde vor Ort sein. Es soll die Polizei vor Ort sein. Selbst die Gerichte sollen Außenstellen dort eröffnen, um auch Klagen gegen Ablehnungsbescheide schnell bearbeiten zu können. Und der ganze Plan ist, in 2 Wochen soll die Ablehnung stehen vom Bundesamt. Und wenn dann jemand es tatsächlich hinkriegt, dagegen zu klagen, dann soll die Klage auch innerhalb von 2 Wochen abgelehnt sein. Plus, bis sie dann rechtskräftig wird, kann man summa summarum nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und die Leute stehen vor der Abschiebung, eigentlich 1 Monat nach Einreise. Kann man sagen, diese Extralager haben einfach den alleinigen Zweck, die Abschiebung zu beschleunigen? Ich würde mal so sagen, es geht gar nicht so sehr um noch eine weitere Beschleunigung, weil allzu viel weiter beschleunigen kann man es kaum mehr. Ja? Die Beschleunigung schaffe ich allein dann, wenn ich mehr Personal einstelle, das die Fälle auch bearbeiten kann. Und dafür brauche ich keine Sonderlager. Worum es da geht, ist den Leuten wirklich im alltäglichen Leben in der kurzen Zeit in Deutschland klarzumachen, ihr seid hier unerwünscht, ihr kriegt hier überhaupt nichts. Ihr seid mit Minimalstandards zu Hunderten in die Kaserne gequetscht. Ihr kriegt Sachleistungen und keine Ahnung, ob da noch Bargeld irgendwie vorgesehen ist. Ansonsten kriegt ihr nichts außer Residenzpflicht auf dem Landkreis und ein Arbeitsverbot. Also das ist das Signal, das man aussenden will. Ihr seid hier unerwünscht, verpisst euch wieder. Inwieweit kann man sagen, dass diese Maßnahmen vorrangig Roma treffen werden? Die Flüchtlinge aus den Ländern Serbien, Bosnien, Mazedonien, Montenegro, Albanien und Kosovo sollen da untergebracht werden. Und wenn ich mir das statistisch anschaue, da gibt es die ergänzende Asylstatistik aus dem Bundestag, dann kommen wir auf Quoten, auf Anteile von Roma unter den Flüchtlingen, bei Serbien von um die 90%, bei Bosnien und Mazedonien rund 2/3, bei Albanien und im Kosovo rund 1/3. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Ja. Also es werden tausende Roma in diesen Lagern untergebracht. Wir haben 70 Jahre nach Kriegsende. Die Roma waren von den Nazis verfolgt, die haben einen Völkermord an den Roma begangen. Und was wir heute machen, ist, wir wollen Flüchtlinge aus diesen Ländern, Nachfahren der Opfer des nationalsozialistischen Völkermords an den Roma, jetzt wieder in Deutschland, speziell in Bayern, in Lager sperren. Und da muss ich sagen, sorry, das geht definitiv überhaupt gar nicht. Absoluter No-Go. Diese Nachricht von diesen bayerischen Plänen wurde jetzt tatsächlich in den Medien auch als relative Sensation präsentiert. Die SPD bezeichnet Seehofers Argumentation als erbärmlich. Sind diese Formen der Roma-Abschreckung, diese Mechanismen eine Spezialität der CSU, eine bayerische Sonderbehandlung? Ich glaube, dass Bayern es nur schafft, irgendwie die bayerische Staatsregierung einfach noch pointierter ihre Hassreden und ihre Hasspredigten ablässt als manche andere Minister, Präsidenten und Innenminister. Ansonsten ist da gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Also weil beschlossen wurde das tatsächlich schon vor einem Monat. Wir hatten das damals auch öffentlich gemacht. Es gab den Plan vom Bundesinnenministerium, bundesweit 2 bis 3 genau solche Großlager zu bauen mit 3.000 bis 5.000 Plätzen Kapazität. Damals hieß es, nein, nein, das stimmt nicht, das machen wir gar nicht, das haben wir dann schon selber beendet, hieß es aus den Innenministerien von Bund und Ländern. Und in dem Beschluss von der Ministerpräsidentenkonferenz von vor einem Monat stehen statt Sonder Aufnahmeeinrichtungen stehen Cluster drin. Man hat sich halt einfach nur einen anderen Begriff ausgedacht. Hat es damals schon genauso beschlossen und Bayern übernimmt jetzt einfach den Part, quasi mit zwei solchen Lagern zu starten, dafür auch nochmal so ganz massiv die Hetze anzuwerfen und die Propagandamaschinerie, dafür auch die Prügel zu beziehen. Aber ich vermute, dass danach die anderen Bundesländer nachziehen und ähnliche Lager einrichten. Innenminister de Maizière hat ja auch in einer Pressekonferenz zu diesen Plänen von Bund und Ländern auch schon ganz offen gesagt, man brauche die Kraft der Differenzierung zwischen denen, die bleiben dürfen und denen, die nicht bleiben dürfen. Nun ist es ja aber auch nicht mal nur CSU und CDU zusammen, die solche Selektionspläne unterstützen, sondern zuletzt hat zum Beispiel unser baden-württembergischer Ministerpräsident Kretschmann wieder einmal sich dafür ausgesprochen, weitere sichere Herkunftsländer zu beschließen. Da sind natürlich genau diese anderen Westbalkanstaaten gemeint. Ähnliches kam auch schon von der baden-württembergischen Integrationsministerin Öne von der SPD. Das stößt ins gleiche Horn, oder nicht? Ja, die sind sich da tatsächlich, also ich sag mal, inhaltlich sind die nicht weit voneinander entfernt. Und das ist auch gerade die große Problematik, da noch irgendwas zu erreichen. Es gibt quasi einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass diese Balkanflüchtlinge alles Sozialschmarotzer sind und dass die einfach nur kommen, um bei uns abzukassieren oder zu überwintern. Wenn man mal genauer nachschaut, woher wir diese Infos haben, dann haben wir diese Infos noch von keinem einzigen Flüchtling gehört, sondern das haben wir nur von den Innenministern gehört. Das ist das, was die über die Flüchtlinge verbreiten, aber diese Infos werden seit 3 Jahren permanent verbreitet. Wir werden damit seit 3 Jahren bombardiert. Das führt tatsächlich dazu, dass da so ein Konsens entsteht. Es ist tatsächlich schwierig durchzudringen. Und da mag jetzt die SPD, da mögen sich auch die Grünen tatsächlich auch zu Recht aufregen über den miesen Tonfall. In der Sache allerdings sind die dann gar nicht so sehr dagegen, sondern wären dann doch ganz froh, wenn man endlich mal diese ganzen Balkanisen los wird. Was mir dabei einfach stinkt ist, wenn ich mir die Statistiken angucke aus anderen EU-Staaten mit den Anerkennungsquoten, dann haben wir da für alle Balkanländer in den meisten anderen EU-Ländern wirklich höhere Anerkennungsquoten. Also wir kommen bei Kosovo-Flüchtlingen in Frankreich auf 10% Anerkennungsquote, in Schweden und Finnland auf 40% Anerkennungsquote, in der Schweiz auf 40% Anerkennungsquote. Also da kriegen eine wesentlich höhere Zahl von Flüchtlingen vom Balkan, wird die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen. Ich gehe davon aus, das sind dann tatsächlich auch Roma, weil die aufgrund ihrer massiven Diskriminierung in den Herkunftsländern eine gruppenspezifische Verfolgung erlitten haben und deswegen als Flüchtlinge anerkannt wurden. Das wäre in Deutschland genauso möglich, würde der politische Wille da sein, dann wäre das überhaupt gar kein Ding. Nur seit Jahren wird es ganz massiv Druck ausgeübt, auch auf Bundesamt, die Flüchtlinge abzulehnen und abzuschieben. Der Bundesamtspräsident Schmidt spielt da auch gerne mit. Der ist da ein williger Helfer und das ist irgendwie Konsens eigentlich aller Landesregierungen mit der Bundesregierung. Ja, es war ja so eine Art Zirkelschluss, der da immer ins Spiel gebracht wurde bei der Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten, dass schon vorher es die Weisung gab, wenige Menschen als asylberechtigt anzuerkennen aus diesen Ländern und dann wurde wieder genau darauf verwiesen, um sie als sichere Staaten zu erklären. Ja, das Ganze ging wirklich 2012 los. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Damals hat Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland ein Mahnmal eröffnet für die ermordeten Sinti und Roma in der Nazizeit, in den deutschen KZs. Am selben Tag, 2012, am exakt selben Tag, hat der damalige CSU-Bundesinnenminister Friedrich mit der Hetze gegen Balkanflüchtlinge begonnen. Er hat damals gesagt, die ganzen Leute, die da kommen, die Staatsbürger aus Serbien und Bosnien und Mazedonien, die wollen ja nur irgendwie bessere wirtschaftliche Situation erreichen, die kommen einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen und deswegen sind sie Asylmissbraucher und die haben ja nichts verloren. Damals lagen die Roma-Quoten die Roma-Anteile bei fast 100% unter den Flüchtlingen. Und seit diesem Tag, während wir auf der einen Seite das Mahnmal eröffnet haben, läuft auf der anderen Seite genau diese Hetze, die ganze Zeit voll auf diese Roma abzielt und die Menschen fertig macht, immer kombiniert mit dem Druck, die alle abzulehnen. Und das hat sich tatsächlich genauso eingespielt, ja, sehe ich auch so. Es hat sich ja jetzt noch eine Methode dazu geschlichen. Der erwähnte Präsident des Bundesamts für Migration hat auch vorgeschlagen, die Leistungen für Menschen aus den Balkanstaaten zu streichen, also die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, weil diese Menschen ja ohnehin teilweise nur kämen, um für ein paar Monate Sozialleistungen abzugreifen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht ja beschlossen, dass das Existenzminimum, das in dem Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt ist, nicht aus migrationspolitischen Motiven reduziert werden kann. Ist das überhaupt mit der Verfassung in Einklang zu bringen, dieser Plan des Bundesamts für Migration? Das ist gequirlte Kacke. Es gibt dazu bereits eine Bundesratsinitiative aus Bayern, vor einem Monat ungefähr im Bundesrat eingebracht. Der Hintergrund ist der folgende. Es gibt tatsächlich im Asylbewerberleistungsgesetz einen Paragraphen, der regelt, dass wenn jemand nur nach Deutschland kommt, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu kriegen, dass dem die Leistungen gekürzt werden dürfen. Das steht da drin. So, das Problem ist, dass die Sozialämter das zwar großflächig versucht haben anzuwenden, nur man muss das tatsächlich beweisen können. Und wenn die Flüchtlinge nicht aus wirtschaftlichen Gründen kommen und wenn sie nicht kommen, um diese Zahlleistungen abzugreifen, dann darf ich ihnen diese Sanktionen auch nicht draufhauen. Und das haben Gerichte ganz eindeutig festgestellt und da ist kein Weg hin. Der Versuch, den sie jetzt unternehmen, ist, ins Asylbewerberleistungsgesetz einen weiteren Passus einzufügen, der dann lautet, bei allen Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern gilt die gesetzliche Vermutung, dass sie zum Bezug von Sozialleistungen eingereist sind. Das heißt, wenn ich es nicht beweisen kann und deswegen gar keine Sanktionen vor Gericht durchkriege, dann schreibe ich einfach ins Gesetz eine gesetzliche Vermutung rein, dann muss nämlich der andere beweisen, dass er nicht kommt, um Sozialleistungen abzukassieren. Und das ist natürlich völlig absurd. Ja. Aber dem Ganzen kann man wiederum nur begegnen, wenn das in Kraft treten sollte, wenn die das tatsächlich durchkriegen, dann muss ein Flüchtling dagegen klagen und muss gegebenenfalls sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen. Und das Ganze aus solchen Sonderlagern für Balkanflüchtlinge raus, wo die irgendwo an der Grenznähe sind, wo es keinen Anwalt gibt, der sich darum kümmert und niemand ist, der sich darum kümmern kann, wird es wahrscheinlich einfach diese Klagen überhaupt gar nicht geben. Dann läuft dieses System, wenn es dumm läuft, wirklich jahrelang, die Menschen werden abgefertigt und man kann dagegen juristisch überhaupt nicht vorgehen. Hm. Und das ist die große Schweinerei. Das muss tatsächlich politisch verhindert werden. Das geht überhaupt nicht. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, welche Tragweite eigentlich diese Maßnahmen haben, die eben vorrangig auch Roma treffen, gerade vor dem Hintergrund der Verfolgung und Ermordung von Roma im Nationalsozialismus. Was wäre eine Alternative, was wäre die richtige politische Herangehensweise an die Flucht vieler Roma aus den Balkanstaaten, wie sie der Bayerische Flüchtlingsrat vorschlagen würde? Also zunächst mal, was als allererstes passieren muss, ist wirklich eine verbale Abrüstung. Das kann nicht sein, dass wirklich so diffamierend über Flüchtlinge gesprochen wird, dass irgendwie behauptet wird, es stehen 60.000 Flüchtlinge an der Grenze und wollen alle rein und lauter so ein Unsinn. Ja? Das ist einfach Quatsch, damit muss man aufhören. Ich denke, was tatsächlich dringend notwendig ist, das ist erstens die Sache mit diesen Fluchtursachen bekämpfen. Jeder Politiker führt das irgendwie immer als Slogan mit sich rum. Das wird dann besonders in Anschlag gebracht, wenn es um die Flucht übers Mittelmeer geht. Nur Fluchtursachen bekämpfen, beispielsweise in Syrien, hätte ich jetzt gerade keine Idee, wie das gehen kann. Dort herrscht schlicht Krieg und da werde ich keine Fluchtursachen bekämpfen können. Innerhalb Europas, bei unseren Nachbarn, bei relativ kleinen Ländern, die alle in die EU wollen, glaube ich, kann man sehr viel Fluchtursachen bekämpfen. Da muss man einfach auch Geld in die Hand nehmen, man muss in den Ländern investieren und dort was aufbauen. Da haben dann alle was davon, inklusive die Minderheiten, und die Leute sind nicht so in dem Druck, immer aus dieser Situation fliehen zu müssen. Und das ist das, was dringend passieren muss. Das Zweite ist, man muss einfach auch Wege in den Arbeitsmarkt in Deutschland freischaufeln. Wir brauchen Fachkräfte in Deutschland. Es gibt auf dem Balkan Fachkräfte, die dort keine Arbeit finden. Wo ist also das Problem, die Menschen hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Die werden einfach auch Geld in ihre Herkunftsländer überweisen und damit auch ihre Familie mit ernähren können. Dafür muss ich aber erst legale Wege schaffen. Und das Dritte ist, ich muss verdammt nochmal Asylanträge gründlich prüfen, und zwar jeden einzelnen. Es geht nicht an, dass ich für ein paar bestimmte Herkunftsländer die Ablehnungsbescheide bereits auf dem Computer habe als Vorlage und da immer nur noch 2, 3 personalisierte Halbsätze einfüge, um die Leute dann ablehnen zu können. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, da haben auch Flüchtlinge einen Anspruch darauf. Und da soll sich dieser Rechtsstaat verdammt nochmal an seine eigenen Gesetze halten und die Leute nicht so über den Tisch ziehen. Das wären die Forderungen, das muss passieren.